Ja, also Herrscher, was ich Ihnen jetzt sage, ne, das ist, kann man sagen, richtig bisschen so ein heikles Eisen. Ja, und zwar fing das damals an, wie ich bei uns in die Küche kam und, ja, wie sagt man das jetzt, ist doch fein, wenn einer am ganzen Körper barfuß ist. Ich hatte, na jedenfalls, eine Aktenmappe hatte ich noch unterm Arm. Ich und den Plattfuß hinter mir mit unserem Firmenwagen, den großen Transporter. Hier war ausgerechnet eine Baustelle gewesen. Der Regen am Plästern den ganzen Tag, der Boden so aufgeweicht, alles. Nicht, dass mir noch zweimal der Wagenheber abgerutscht war. Und sah ich natürlich aus wie so eine frisch gesühlte Wildsau. Jetzt bin ich zu Hause erst meinen Keller runter. Ich habe die Klamotten gleich neben der Waschmaschine gelassen. Und dann nach oben mit meinem Astralleib für zum Duschen. Wie du, unsere Mama, die fing am Quieken, wie sie mich gewahr wurde. Ja, hatte mich wohl erst für so einen Sittenstrolch gehalten. Ist so ein Extrambitionisten. Nee, aber an der Mütze hat sie mich denn doch wohl erkannt. Und, ne. Und sagt sie, mein Gott, was ist denn jetzt schon wieder passiert? Ich sag, was soll passiert sein? Na, ich arbeite neuerdings unter den Kolibri als Striptease-Tänzer. Oh, fand sie aber gar nicht ulkig, meine Pointe. Sie hätte den Keller gerade erst gewischt, die Hände frisch eingeschmiert mit dieser Wundercreme aus dem Fernsehen. Und jetzt könnt ihr den ganzen Dreck nochmal von vorne. Ja, ich stand so vor ihr in meiner FKK-Uniform und kriegte auf einmal so ein Glitzern in den Augen. Nicht dieser Drang zum Hören. Ja, und sagte, ja, also andere Männer täten ja auch arbeiten, aber die wären dann Ärzte, Beamte, Vertreter, nicht, oder mindestens Polizist. Nicht, und wenn die der Arbeitsklamotten mit nach Hause brächten, dann täte sie wenigstens nicht immer gleich der Kalk aus der Hose rieseln. Ich sag, das ist doch wohl eine Frage des Arbeitsplatzes, du Spinner. Ja, na hör mal, wenn ein Arzt am Baum mal lochen müsste, da hätte der auch nicht mehr Hände wie so ein Mannequin. Ah, das wäre alles Gerede. Es gäbe so viele Berufe mit Schlips und Kragen, wo die Leute sogar das Privatauto noch von der Firma gestellt kriegen. Ich sag, ja, ist gut. Ich sag, ich kann ja bei der Bundeswehr gehen. Da kriege ich sogar einen Panzer gestellt. Und der Arbeitsklamotten obendrein. Oder wenn du willst, sag ich, dann lasse ich umschulen auf Millionär. Nicht beim Arbeitsamt gibt es jetzt Kurse für. Das wäre alles dummes Gerede. Ich wäre ja viel zu faul. Ich wäre ja noch nicht mal irgendwo reingetreten. Ich sagte, meinst du denn, der Helmut Schmidt hätten sie auf diesen Posten angestellt, wenn er nicht rechtzeitig in eine Partei gegangen wäre? Und dabei wäre Politiker eine so wunderbare Berufsausbildung, nicht, ja, wo man noch in höchstem Lebensalter die dollste Zukunftschancen hätte. Ja, nur mal ein Beispiel. Damals dieser Hans Friedrich, ne, wie der die liberale Schnauze voll hatte mit seiner Wirtschaftskrise. Ja, ehrlich, da wäre der oberste Abteilungsleiter von dieser Dresdner Sparkasse geworden. Und, ja, und zwar von ganz alleine. Ne, den hätten sie ein sogenannter Direktorensessel so lange hinterhergeschmissen, dass der nicht mal einen handgeschriebenen Lebenslauf abgeben brauchte. Sagt sie, meinst du, wenn der von der Arbeit nach Hause kommt, dass er auch nackig durch die Küche latscht? Oder warum der Jochen Blume diese Lebensstellung als Bademeister gekriegt hätte, das wüsste doch auch wohl jeder in der Siedlung. Ja, der war ja schon 14 Tage in Amt und Würden. Da ist er abends immer noch heimlich nach Dortmund gefahren, für das Schwimmen selber zu lernen. Ja, nur weiß ich auch, dass so ein Parteibuch ist ja, kann man sagen, wie so eine Eintrittskarte beim Fußball. Ins Stadion rein kommt man auch ohne, wenn man einigermaßen intelligent ist. Aber wer da in Ruhe auf seinem Platz sitzen will, nicht dauernd Schiss haben, dass er wieder rausgeschmissen wird, der sollte doch vorher so ein Parteibuch kaufen. Andererseits ist auch wieder so, wenn man jetzt in einer Partei drin tritt und der Posten wird nicht gleich frei, wofür man da reingetreten ist, dann müsste man eine Zeit lang vielleicht auch noch als Politiker zugange sein. Oh ne, und ich weiß nicht, ob ich da Spaß dran hätte. Wegen die vielen Eigenschaften, wo doch immer die Rede von ist. Ja, weil ja in der Politik ist doch nicht wichtig, was was ist, sondern in welche Eigenschaft es was ist. Nee, oder nicht ist. Ja, der Bonn zum Beispiel ist doch nur Bonn geworden, weil es eine Eigenschaft als Sitz hat, nämlich der Bundesrepublik Deutschland. Und da sitzen ja auch nicht nur unsere Politiker und Minister, sondern diese kleine Stadt beherbergt auch noch diesen berühmten Diplomatenkorps. Alles in ihrer Eigenschaft als Hauptstadt. Oh Junge, also wenn ich an meine Kindesbeine denke, was war damals Bonn? Da gab es da eine Universität, ein paar Kneipen für die Studenten zum Besaufen. Und wenn einer schon mal eine Ehre hatte, dann waren da extra so Hinterstübchen für vorbereitet, wo man die mit dem Säbel wieder reparieren konnte. Es sahen sie hinterher aus, als hätten sie beim Auffahrtunfall kein Gurt angehabt. Ja, dieser Narbenschmuck ist ja heute noch beliebt bei vielen Völkerstämmen. Denn hatten sie ein kulturelles Leben, das heißt, das gibt es heute auch noch, dieses berühmte Beethovenhaus, wo der geboren ist, ne, dieser gleichnamige Musiker mit seinem Hörfehler. Ja, den kennen sie doch von Silvester. Nicht, wenn man in Radio auf ein Neujahrsglocken am Lauern ist, die Blagen können das Feuerwerk kaum noch an sich halten. Nicht, die Oma im Bett ist stinksauer, wie weil sie den einzigen Berliner mit Mostrich erwischt hat. Wenn dann dieses Freunde schöner Götter funken, also ein Lautsprecher tönt, dann ist es gleich soweit. Dann kann man schon mal den Obstsekt aus dem Eisschrank holen. Und können Sie sehen, wie dieser Beethoven in seiner Eigenschaft als Musik, Liedermacher da hineinstrahlt bis in die heutige Arbeitswelt. Aber Bonn, wie gesagt, war damals in seiner Eigenschaft als Bonn ein verträumtes, oder wie soll ich sagen, es hatte eine verträumte Eigenschaft als Eigenschaft, oder nee, es hatte keine. Hatte überhaupt gar keine. Bonn, ne? Ich meine, ich weiß, was ich meine. Nur fällt im Moment ein bisschen schwer zum Formulieren. Und sie, das hängt auch mit dem Politiker zusammen. Weil gucken Sie mal, ein Politiker ist doch ein Mensch, der so viel zu tun hat, dass er eigentlich mehrere Leute sein müsste, für alles zu schaffen. Nicht, und weil das nur selten hinhaut oder möglich ist, zerfallen die ja auch in diese erwähnte Eigenschaften, manchmal sogar mehrmals am Tage. Ja, jetzt mal angenommen, einer fährt morgens zur Arbeit in den Bundestag. Dann kommt er ja nicht nur in seinen Dienstwagen, sondern auch in seine Eigenschaft als Abgeordneter. Setzt sich auf sein Stühlchen hin, diesen Diätenhocker, sagt mal Kollegen, guten Tag, liest ein bisschen in der Bildzeitung. Oder lässt Papierflieger steigen. Und was man sonst noch so alles im Fernsehen erkennen kann. Nur, wenn jetzt aber geklatscht werden soll in so eine Debatte, vielleicht hat der Redner gerade einen Witz erzählt oder die Wahrheit gesagt, ist schon mal ein politischer Gegner zur Sau gemacht, so mit Schmackes, dass man denkt, du Junge, wie konnten sie so einen Spinner nur wählen, Leute? Dann freut sich der Politiker nicht mehr als Abgeordneter, sondern haufenweise. Ja, nee, oder auch nicht. Also meinetwegen, wenn der eine Haufen freut und applaudiert, muss der andere immer ganz stinksauer sein. In seiner Eigenschaft als Fraktion, und Herrschaft, jetzt geht aber bei den Laie, fangen die Schwierigkeiten an hier im Kopf. Nee, weil als Abgeordneter hat der Politiker ja nur sein Gewissen über sich. Von denen kriegt er seine Befehle, Dienstanweisungen. Und wenn er schon mal Mist gebaut hat, muss er sich auch vor dem verantworten. Bitte schön, hier stehe ich und kann leider nicht anders. Ja, kann er froh sein, wenn sein Gewissen gerade einen guten Tag hat, dass er da mit dem blauen Auge. Nee, aber jetzt in der Debatte. Nicht sein Gewissen lacht sich halb tot über den Witz. Ich sag ihm Applaus, er haut auch gehorsamst rein mit beiden Händen. Und auf einmal merkt er, er ist der Einzige in seiner ganzen Ecke. Ja, dann ist das doch wieder wie beim Fußball. Wenn ich da als Borussia-Anhänger ein Tor bejubelt tue, und auf einmal merke, ich sitze zwischen lauter Schalker. Da kann man nur noch froh sein, wenn man nicht gleich eine Bierpulle über die Rübe kriegt. Und für sowas zu vermeiden, freut sich der Abgeordnete auch nur in seiner Eigenschaft als Fraktionsmitglied. Nur ist natürlich so, wer in Bonn wirklich was zu sagen hat, der kommt ja mit ein, zwei Eigenschaften längst nicht aus. Sondern der ist da, also schon mal als Parteifreund, schon mal sowieso, denn als Experte für irgendwas, nicht als Berater von irgendwem, nicht, und als was einer gerade was macht, das kann man nur selten von außen sehen. Nicht bloß die Bundesregierung, die tun das, kann man sagen, mit ihren vier Buchstaben andeuten. Ja, weil wenn einer im Bundestag vorne auf so einen Stuhl, haben Sie bestimmt auch schon mal gesehen, mit so einer bisschen höheren Lehne sitzt und zuhört, was der Herr Kohl erzählt, dann langweilt der sich als Minister. Will er sich aber als Abgeordneter darüber aufregen, steht er auf, geht auf seinen Sitz als Vorderbänkler, nicht, wo sie immer hört, hört schreien. Pfui, oder unerhört sie, Lümmel. Nicht, was einen das Gewissen gerade so zuflüstert. Ja, obwohl man in seiner Eigenschaft als Mensch auch im Bundestag einen Lümmel eigentlich gar nicht fallen lassen dürfte, weil er ja von Rechts wegen eine Beleidigung ist. Nicht, aber wenn ein so Schimpfwörter schon mal als Vollblutpolitiker rausrutschen, dann kriegt man wieder die Leidenschaftlichkeit der Debatte als mildernde Umschläge und fällt das noch unter diese parlamentarische Spielregel. Nicht, im Wahlkampf fällt das ja unter diesem Bischof Kunst. Neuerdings, ne, das ist so eine Art gebrauchten Geistlicher. Second Hand, kann man sagen. Ja, ne, und der macht das dann so mit seiner weißen Fliege unterm Kinn. Aber im Bundestag sitzen da extra Leute, die so mit Zettel und Bleistift diese ganze Saft- und Kraftwörter alles genau aufschreiben. Nicht, falls einer schwerhörig ist oder war vielleicht gerade auf der Toilette, nur dass der dann hinterher aus dem Protokoll in Ruhe nachlesen kann, was er für ein Idiot ist. Will er sich aber aufregen über so Redensarten, nicht, dann wird er auf einmal ganz feierlich in den Hohen Hause, wie früher bei uns Heiligabend. Nicht, wird erstmal mit den Glöckschen gebimmelt, bis alles mucksmäuschenstille ist. Nicht, dann wird der Zwischenrufer von Präsident richtig ein bisschen ausgeschimpft, aber trotzdem noch mit Herr bei angeredet, muss er nach vorne kommen und sich entschuldigen. Bitte schön, der von mir geäußerte Pfeifenheini war als reine Sachaussage gedacht. Sollte dadurch der Eindruck entstanden sein, dass ich mich missverständlich ausgedrückt hätte, so nehme ich diesen Eindruck mit meinem Ausdruck des größten Bedauerns wieder zurück. Also, können Sie sehen, will er wohl mit sagen, dass er den anderen eben nur in seiner Eigenschaft als Gegner für bescheuert hält. Und dadurch ist diese parlamentarische Etikette wieder eingerenkt. Na, da hat auch neulich, hat auch mal dieser Doktor Dingens, ne, und der eine von der Opposition, ne, die haben sich da so was von angegiftet. Erst morgens im Bundestag, mittags im Radio, nicht, dann abends nochmal extra im Fernsehen. Da hat man schon richtig gedacht, Junge, wenn die sich aus Zufall mal am Parkplatz begegnen, die fahren sich bestimmt gegenseitig eine Beule vor lauter Wut. Ja, und was war? Nächsten Tag so ein Gala-Fest mit Frackanzug, Orden, Damenwelt, alles. Nicht, und da sehe ich ein Foto, wie dieser Doktor Dingens nicht ausgerechnet die Frau seines Feindes der Hand abküsst. Ja, also ich hätte die Alte da im Arm gebissen. An den seiner Stelle. Nee, aber... Können Sie sehen, er war da wohl in seiner Eigenschaft als Weltmann. Und dann muss man auch schon mal vorne lächeln können. Auch wenn man hinten mit den Zähnen fletscht. Das ist so üblich auf dem Bonner Parkett. Und das sind natürlich die vielen Eigenschaften, wo die Herrschaften mit leben müssen, manchmal auch ein bisschen ungesund. Ja, da merkt man besonders deutlich, wenn ein Politiker platzt. Das heißt also meistens, platzt ja zuerst sein Geheimnis und dann geht er selber hoch. Na, wenn er schlau war, hat er sich schnell vorher noch einen Attest besorgt. Oder wenigstens ein Zeuge, der das bescheinigt. Jawohl, der Herr war mit der Wahrheit immer schon nicht gut zu Fuß. Dauernd Kopfschmerzen, nachts kalte Füße, Achselnässen, alles. Und dass er seinen Meineid, also wo man sagt, dass der eigentlich gar keiner wäre, sondern dass er sich eben nur aus gesundheitlichen Gründen da leider ausnahmsweise mal ein bisschen verschworen hätte. Und dann passiert das ja eigentlich auch nur, wenn einer nebenbei noch in die Eigenschaft als Vertreter arbeitet. Einer vertritt Flugzeuge, andere Panzermotoren, manche vertreten auch nur Interessen. Aber, nee, aber nehmen wir mal was ganz Harmloses, Hustenbonbons. Da muss er natürlich erst mal im gesundheitspolitischen Ausschuss sitzen, dass sich das auch lohnt für seine Firma. Und da muss der arme Mann jetzt erst mal die Interessen des ganzen Volkes vertreten, denn die von seiner Partei, besonders von dem Parteiflügel, wo er beigehört, die denn von seinem Wahlkreis und so weiter und so weiter. Und dann soll er auch überall noch seine Ware anbieten. Nicht, also kann man verstehen, dass ein so vielseitigen Menschen schon mal die Übersicht verliert über seine Eigenschaften und als Vertreter Volk und Bonbons nicht mehr auseinanderhalten kann. Ja, aber das passiert nur äußerst selten, dass so einer auffällt. Da eine große Glocke geläutet wird, meistens geht es ja gut oder kommt erst viel hinterher raus, wenn der schon bejahrt ist oder verjährt. Denn lassen die sich auch viel leichter unter diesen Teppich kehren, den sie da extra für angeschafft haben. Junge, das muss ein Riesending sein. Ne? Da ist vielleicht Betrieb drunter. Aber ist ja nur gut, wenn möglichst wenig rauskommt von so einer extra Kapaden, weil wir in unserer Eigenschaft als Nation doch eine viel schönere Weltgeltung haben, wenn es von unseren Politikern heißt, dass sie streng nach dem alten Volkslied üb immer treu und Redlichkeit. Und einige üben ja auch schon ganz schön lange daran. Ja, aber, ne, aber, wisst ihr, diese ganze Sache, da musste ich jetzt dran denken, den einen Tag, wie ich in eine Partei rein wollte, und zwar war da ein Hausmeisterposten frei geworden. Wie bei uns im Amtsgericht, wo unser Mama scharf drauf war. Leichte Arbeit, trotzdem Respektsperson. Ja, klingt auch viel schöner, wenn sie sagen kann, mein Gatte hat jetzt die ganze Justiz unter sich. Ja, jetzt bin ich bei der Partei hin, oben in der Kettwiger Straße sitzen die ja. Das ist übrigens interessant. Ein Parteibuch kriegt man nur, wenn man Mitglied wird. Ist Vorschrift. Nur habe ich die Herrschaften gesagt, dass ich diese viele Eigenschaften nicht so schön durcheinander bringen könnte. Nicht oder noch nicht. Und möchte mich doch bitte schön erstmal auf Bewährung aussetzen. Und nicht etwa gleich nach Bonn runterschicken, sondern lieber unten an diese, oh Mann, wie heißt das immer, an diese Basis. Ja, nee, so habe ich gesagt. Ich habe gesagt, ich möchte gerne eine Basis sein. Und mich rechtspolitisch mit meinem Parteibuch bewähren, besonders am Amtsgericht. Aber bitte nicht nach Bonn. Dann meinte der, das wäre ihm Schnuppe. Und wenn ich aufpasse, dass ich in der Partei nicht gleich mit Intrigen anfange, dann wäre für Karriere sowieso keine Gefahr. Ich meine, so, wer hier im Ortsverein treu und redlich für die Partei aufopfert, der kommt sowieso nie nach Bonn. Na, war ich denn einigermaßen beruhigt. Jetzt bin ich hier an Amtsgericht. Ich sag Adolf Tichtmeier, nicht vorbestraft, in ungekündigter Stellung und bittet um die Einkünfte als Hausmeister. Fragt er, und Ihren Befähigungsnachweis? Jo, habe ich noch mal ein Parteibuch gegeben. Sieht, da ging der vielleicht in die Luft. Nicht, ob ich ihn verarschen wollte. Nicht, bei Ihnen wäre noch nie einer weg in sein Parteibuch eingestellt worden. Ja, und außerdem hätte ich Pech gehabt, dann war ich, der hätte wäre genau das Falsche. Ja, nur hören Sie mal, was soll ich jetzt, was täten Sie, was soll ich jetzt, wenn ich jetzt warte, bis mein Parteibuch dran ist? Ja, kann sein, das dauert länger, als der Hausmeister überhaupt offen ist. Wenn ich aber von meiner Partei umtrete in der anderen rein und geht schneller, als ich dachte, wäre ich auch wieder angeschmiert. Ich sag schon, vielleicht ist am besten, ich trete mit Anstand wieder aus und bleib auch in Zukunft in meiner Eigenschaft als Mensch. Trotz Kalk in der Hose und unserer Mama. Ehrlich.